trinken wir gemeinsam unser Bier. Es ist genauso, wie es immer war. Der Sommer kommt wieder. Hier kommt der Sommer.